Push the Button, Press Record. Ihr hört eine neue Folge aus den angeschlossenen Press Record Podcast Studios zwischen Main und Isar. Ganz herzlich begrüßen euch der Höckele. Hallo und der Rick. Hi, hi. Ja, und wir haben uns wieder zusammengefunden, um eine neue Folge zu machen, hier in diesem Workshop-Podcast. Was ist denn das Thema? Das Thema hast du dir diesmal ausgesucht und hast gesagt, du möchtest gerne so ein bisschen Fleisch beigeben, indem du sagst, was wir alles dann doch brauchen, um einen Podcast aufzunehmen von Software über Hardware. Und womit fangen wir an? Und womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Hardware. Weil damit startet ja im Prinzip alles. Richtig, ja. Damit sollte die Aufnahme beginnen. Also relevant ist ja sowieso erstmal, ob man alleine einen Podcast macht oder zu mehreren. Und dann ist auch noch relevant, ob man einen Audio- oder Videopodcast macht. Tja, aber standardmäßig wäre erstmal ein Rechner nicht schlecht. Genau, rein prinzipiell gibt es da mehrere Möglichkeiten, welche Art von Rechner oder welchen Rechner man da nehmen kann oder nehmen möchte. Wir nehmen hier Macs. Das dürfte wohl dem einen oder anderen schon bekannt sein. Aber prinzipiell ist es natürlich auch möglich, mit jedem anderen halbwegs aktuellen Rechner einen Podcast aufzunehmen. Und ich will mich jetzt auch gar nicht darüber auslassen, ob das mehr oder weniger Spaß macht. Das hat ja mit dem Spaß primär erstmal nichts zu tun. Also es geht ja dann im Endeffekt dann nur darum, wie bekomme ich manche Geräte an meinen Rechner dran und das, was ich eben aufnehmen möchte, dann in den Rechner rein. Welches man dann nimmt, das ist prinzipiell erstmal vollkommen egal. Böse Zungen behaupten ja, dass es eigentlich für jedes Einsatzgebiet einen richtigen Rechner gibt. Und ob das jetzt ein Mac ist oder ein Windows-Rechner oder ein Linux-Rechner, ist erstmal hinfällig. Ja, so kann man das sehen. Ist auch schön diplomatisch. Rechner wäre vom Vorteil. Gibt es denn da Mindestanforderungen, die man einhalten sollte? Also was Prozessor und RAM angeht? Also prinzipiell ja, natürlich. Also das hängt natürlich vom Betriebssystem ab, das man einsetzen möchte. Diese Mindestanforderungen des Betriebssystems sollten dann erstmal gegeben sein. Wie gesagt, jeder halbwegs aktuelle Rechner, also ich sag mal, der nicht älter als, ich denke mal, 2 Jahre ist, kommt mit den aktuellen Betriebssystemen zurecht und hat auch eigentlich genug Power für Aufnahmen im Audiobereich und diese dann auch zu verarbeiten und die entsprechende Software auch zu laufen zu lassen. Gut, also haben wir jetzt schon mal festgelegt, ein Netbook würde eventuell schon reichen für die eine oder andere Produktion. Je nachdem, wie groß das natürlich wird dann und wie intensiv man das bearbeiten möchte oder muss. Betriebssystem, also völlig wurscht, ob das irgendein Unix-Derivat ist, was weiß ich, Ubuntu oder wegen mir auch Windows 7 oder halt Mac OS. Und dann wird man halt sich erstmal so einen Rechner dahinstellen und was braucht man denn noch an Hardware? Also empfehlenswert wäre auf jeden Fall mal ein Mikro oder ein Headset. Ja, wobei noch mal ganz kurz zurück zum Rechner, weil du jetzt gesagt hattest, Netbook. Von einem Netbook würde ich eventuell sogar ein bisschen abraten. Das liegt einfach daran, dass die Netbooks eben dafür ausgelegt sind, klein, transportabel und handlich zu sein. Und das schlägt sich einmal in der möglichen Leistung nieder und auch in den Anschlussmöglichkeiten, die ich daran habe. Also das heißt, es kann sein, dass so ein Netbook nicht unbedingt dafür geeignet ist, mit 2 Leuten einen Podcast aufzunehmen oder sogar den dann im Zweifelsfall zu bearbeiten. Weil Gerade für die Bearbeitung, wenn wir dann zu der Software dann später noch kommen, Platz ist da enorm sinnvoll bzw. hilfreich. Also das heißt, ein Netbook würde ich nicht unbedingt nehmen, aber ein ab 13 Zoll Gerät, wenn wir jetzt im Notebook-Bereich sind oder halt ein Desktop-PC mit mindestens mal 15 bis 17 Zoll Display sollten da also massig genug sein. Beim Betriebssystem, wie gesagt, das ist prinzipiell auch erstmal egal. Linux-Derivat haben eigentlich alle Aufnahmesoftware mit dabei. Bei Linux gibt es auch eine ganz tolle Software, wo wir dann später nochmal drauf kommen können, die echt gut ist. Und ja, Windows 7, klar, das ist das aktuelle Microsoft-Betriebssystem, das ist den Anforderungen eigentlich auch, wird den Anforderungen auch gerecht. Dann, jetzt hattest du nach einem Mikrofon oder einem Headset gefragt. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, also so mit internen Mikrofonen, wenn das Gerät eins hat, ist nicht unbedingt so der Brüller. So ein Headset oder ein Mikrofon, egal in welchem Preisbereich jetzt erstmal, wertet die Aufnahme schon mal stark auf, weil das Mikrofon ist näher am Mund dran. Das heißt, man hat eine höhere Nähe, man hat eine bessere Aufnahmeauflösung, also wie die Stimme sozusagen dann in den Rechner reinkommt. Und von daher ist es rein prinzipiell immer von Vorteil, wenn man ein Headset nimmt. Da ist es dann auch egal, ob es ein USB-Headset ist oder ein, ich sag mal in Anführungszeichen, analoges Headset mit zwei Klinkensteckern dran, wobei man da dann aufpassen muss, dass die Soundkarte oder der Soundprozessor, der in dem Rechner drin ist, dass der einen Mikrofoneingang hat und nicht nur einen Line-In-Eingang. Ja, wir gehen ja jetzt so ein bisschen auch vom Aufnehmen an sich aus. Also es gibt ja da verschiedene Mikrofone. Das hier wird auch fast ein bisschen wissenschaftlich. Also da hat man die Wahl zwischen dynamischen und Kondensatormikrofonen. Und ja, dann gibt es noch ganz andere Varianten, die vielleicht jetzt nicht unbedingt relevant sind für einen Podcast aufzunehmen. Aber so dynamische oder Kondensatormikrofone, die gehen schon so in die Richtung, was man verwenden sollte. Ja, da ist natürlich auch abhängig von der Aufnahmeumgebung dann immer die Richtcharakteristik, die ein Mikrofon dann so mit sich bringt. So standardmäßig sind die meisten Mikrofone auf einer Niere aufgebaut. Also das bedeutet, dass man halt einen gewissen Aufnahmebereich hat, der von frontal wesentlich mehr aufnimmt als von hinten. Es gibt verschiedene, die man auch umstellen kann, die dann auch so ein bisschen eventuell in Richtung Richtmikrofonie reingehen. Da muss man halt wirklich gucken, was man benutzen möchte. Es gibt halt Mikrofone, die lassen sich verschieden umstellen, auch dann in der 8, also dass von vorne und von hinten sehr viel Ton draufkommt, was sich anbietet, wenn man nur ein Mikrofon mitnehmen möchte und zwei Leute, die sich gegenüber sitzen, aufnehmen möchte oder ja für atmosphärischen Klang oder eine größere Runde, die man mit einem einzigen Mikrofon aufnehmen will, eine Kugel, also die rundherum gleiche Aufnahmequalität bieten. Das sind so die Standardvarianten eigentlich. Ja, da kann man so sich ein bisschen auslassen. Was würdest du denn empfehlen? Also gehen wir nochmal zu den Bauweisen zurück, dynamisch oder Kondensator, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Headset wird? Also prinzipiell ist es vollkommen egal, sowohl dynamische als auch Membranmikrofone, also Kondensatormikrofone sind da gleichermaßen geeignet, würde ich einfach jetzt nochmal sagen. Gerade wenn man in den Einsteigerbereich geht, ist allerdings das Dynamische wohl eher zu bevorzugen. Einmal, weil es günstiger in der Anschaffung ist und man nicht noch viel mehr Equipment drumherum braucht. Das liegt daran, dass das Kondensatormikrofon, dieser Kondensator, der muss bestromt werden, also der braucht Strom. Das nennt man dann Phantomspeisung oder Phantomspannung und die muss ja von irgendwoher kommen. So, jetzt gibt es Mischpulte oder auch Audio-Interfaces externe, die diese Phantomspeisung zur Verfügung stellen. Das sind in der Regel sind das 48 Volt. Und dann kriegt das Mikrofon genug Strom, um überhaupt was zu liefern. Ja, das ist so das grundlegende Problem. Man hat dann sich so ein schönes Kondensatormikrofon gekauft, freut sich auf super gute Aufnahmen mit tollem Klang und so weiter und wundert sich dann, dass das Mikrofon einfach keinen Ton rausbringt. Woran liegt das dann? Das liegt dann einfach daran, dass es keine Phantomspannung hat und eben nicht genug Strom, um überhaupt ja, die Signale, die es empfängt, weiterleiten zu können. Dynamische Mikrofone hingegen, die kommen entweder mit ganz wenig Spannung zurecht, haben auch einen integrierten Vorverstärker, sodass ich da eigentlich im Prinzip direkt loslegen kann. Ja. Also ich würde für den Anfang, wenn man jetzt loslegen möchte und nicht unbedingt gleich eine Riesenanschaffung haben will, sollte man auf jeden Fall zu einem dynamischen Mikrofon greifen. Diese dynamischen Mikrofone sind auch in den Headsets, also in denen, die man jetzt so überall in irgendwelchen in Elektrofachmärkten oder so kaufen kann, sind auch immer dynamische Mikrofone verbaut. Es gibt auch Headsets mit Kondensatormikrofonen drin, die sind aber wesentlich teurer und die haben auch andere Anschlüsse. Zu den dynamischen Mikrofonen würde ich gerne halt noch sagen, dass die halt auch ein bisschen robuster sind. Also sowohl was jetzt irgendwelche Belastungen durch mechanische Einflüsse angeht, als auch durch sehr starke Lautstärken. Also wenn man an sehr lauten Orten irgendwas aufnimmt, was weiß ich, atmosphärische Geräusche halt einfach von einem Bahnhof zum Beispiel oder so, und da fährt ein Zug ein oder so. Das würde dem ein oder anderen Kondensatormikrofon schon ein bisschen was ausmachen und könnte das auch teilweise beschädigen. Das ist bei einem dynamischen Mikrofon eher zu vernachlässigen. Also die werden auch ganz oft gerade für Schlagzeugaufnahmen oder sowas eher genommen, weil die halt sehr viel mehr aushalten. Bisschen robuster sind. Das macht die halt auch praktisch für den Podcast-Einsteiger. Also er muss nicht so drauf achten, dass er das in einem geschützten Koffer mit rumschleppt und irgendwo aufbaut, dann wo es vielleicht nicht ganz so starke Lautstärkepegel gibt, die das Mikrofon zerstören könnten. Und sie sind auch flüssigkeitsunempfindlicher. Also bei einem Kondensatormikrofon kann es dir passieren, wenn du eine zu feuchte Aussprache hast und zu viel Flüssigkeit, nein, ohne Spaß jetzt sogar, wenn zu viel Flüssigkeit an diese Membran drankommt, das zersägt dir dein Mikrofon. Also dann hast du ein Mikrofon gehabt, das hast du immer noch, aber du kannst es dann als Türstopper verwenden. Also das oder wenn man das Mikrofon irgendwie mal aufessen möchte oder so, gibt's ja auch schon mal so den ein oder anderen Menschen, der so ein Mikrofon komplett mehr oder weniger verschluckt. Ja, oder Nebel. Du hast eine Außenaufnahme und willst irgendwie machst irgendwelche Reportagen von draußen, ja, und es ist Nebel. Flüssigkeit des Nebels kann prinzipiell schon das Kondensatormikrofon irreparabel beschädigen. Also wenn ihr eine ganz, ganz feuchte Aussprache habt, dann bietet sich vielleicht auch ein Hydrofon an. Also das ist ein Unterwassermikrofon. Da wird Wasserschall mit aufgenommen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Tauchpodcaster demnächst mal, der vielleicht sowas brauchen könnte. Nur mal so am Rande. Also es gibt alles Mögliche auch im Spezialbereich. Gut, dann sagen wir jetzt erstmal so, für den Anfänger, für den Einsteiger, dynamisches Mikrofon, für besonders hochqualitative Einsätze, die wirklich in einem Studio oder sowas aufgenommen werden, kann es auch ein Kondensatormikrofon sein. Das bleibt dann jedem überlassen. Jetzt kommen wir zu einer grundlegenden Frage: USB oder analoges Audiosignal an irgendein Gerät. Also du hast ja eben schon Audio-Interfaces oder Mischpulte genannt. Was nimmt man denn da? Na, das ist im Zweifelsfall das, was man braucht. Also diese Frage jetzt so ad hoc beantworten ist schwierig, weil du einfach von den Voraussetzungen nicht ausgehen kannst. Der Punkt ist einfach, wenn du einen Einzelpodcast machst, das heißt, du setzt dich vor dein Mikrofon und erzählst irgendwas, ist es wunderbar, da kannst du ein USB-dynamisches Mikrofon nehmen und wirst glücklich. Das Problem ist, wenn du mehr als eine Audioquelle hast, die du aufnehmen möchtest, und zwar gleichzeitig. Was bei so einem Gesprächspodcast, wie wir ihn machen zum Beispiel, oder auch bei einem Interviewpodcast, das heißt, wenn ich irgendjemanden in einem Interview habe, eben nicht so ohne weiteres möglich ist. Da kann ich nicht erst meine Fragen aufnehmen, danach den Interviewer antworten lassen, weil das ist ja dann so vom Prinzip her schon mal, von der Konzeption her, so undynamisch, dann das macht keinen Spaß, finde ich. Also, ja, zumal, also es gibt ja ganz oft diesen Einsatz, dass man, das sieht man auch ganz oft im Fernsehen oder so, einer hat ein Mikrofon in der Hand, stellt die Frage, hält das Mikrofon dann rüber, dann ist der Mensch fertig, Interviewer zieht das Mikrofon zurück und dann hat der Interviewte aber noch irgendwie einen Nachtrag, möchte irgendwas sagen, das ist dann nur noch halb drauf in der Aufnahme und so, da kommst du auch dann zu. Das Ganze macht das ein bisschen undynamisch und ein bisschen unintuitiv auch. Also die so, das leidet ein bisschen darunter. Man verwendet halt das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, so ein Omni- oder bidirektionales Mikrofon, also was die Richtcharakteristik angeht. Mein Gott, reden kann ich auch nicht mehr. Das ist halt unangenehm dann, wenn man sich wirklich so darauf konzentrieren muss, was der andere jetzt macht. Deswegen bieten sich halt auch oft Headsets an und deswegen bieten sich auch dann eventuell mehrere Mikrofone an, je nachdem, was man machen will. Oder wenn man halt einen ganz einfachen Aufbau nimmt, ein Mikrofon, was verschiedene Richtcharakteristiken bietet und die dann auch verwenden kann. Wobei die unterschiedlichen Richtcharakteristiken dann auch wieder Nachteile haben, beziehungsweise in der Aufnahme, dass es dann Nachteile gibt. Da kommen wir dann später nochmal dazu, wenn es um die Bearbeitung oder die Software halt geht. Aber die größte Hürde ist ganz einfach erstmal, dass du nur eine Audioquelle an deinen Rechner anbinden kannst. Das heißt, du hast eine Soundkarte und an diese Soundkarte kommt ein Mikrofon. Und nicht mehr. Und selbst wenn du mehrere Mikrofone dann irgendwie es managen kannst, die dran zu bekommen, und das ist in der Regel recht schwierig, hast du dann so einen Brei. Ja? Oder es kommt dann halt so tatsächlich dazu, dass du wirklich aktiv nur ein Mikrofon nutzen kannst. Das heißt, wenn einer redet, der andere nicht einfach reinsprechen kann, weil sein Mikrofon einfach stumm geschaltet ist. Also solche Hindernisse machen es dann teilweise schon unmöglich, so ein Dialog-Setting überhaupt erstmal anzugreifen. So, und für sowas ist dann so ein Audio-Interface da. Und da gibt es dann auch wieder viele verschiedene und da bietet es sich dann in der Regel einfach an, dass man eben nicht ein USB-Mikrofon hat, sondern tatsächlich ein analoges mit irgendwas drauf. Also da gibt es ja von den analogen Anschlüssen gibt es ja dann auch nochmal, haben wir nochmal die Klinke, dann gibt es dann das Semi-Profi oder Profi-Kabel beziehungsweise den Profi-Anschluss, das XLR, und da muss man dann halt schauen. Ja, bei dem XLR hast du natürlich den Vorteil, dass die Phantomspeisung da direkt mit rüber geht. Bei einem Klinkenstecker hast du manchmal das Problem, dass du mehrfach Stecker verwenden musst, um auch die Phantomspeisung zu gewährleisten. Je nach Geräte natürlich. Oder auch einfach die Reichweite. Also du hast bei einem Klinkenstecker geht halt, oder auch bei USB, da geht das halt nur bis zu einer gewissen Reichweite. Wenn du jetzt aber so einen irre lauten Rechner hast, den du irgendwo in den Schrank stellen willst, dass du ihn nicht hörst, dann brauchst du ein XLR-Kabel, weil du da einfach eine wesentlich höhere Reichweite hast, die du überbrücken kannst. Was gibt's denn noch an Hardware? Kopfhörer. Kopfhörer sind wichtig. Kopfhörer sind wichtig, ja. Wobei ich da noch sagen möchte, dass es eigentlich die so am meisten zu vernachlässigende, in Anführungszeichen, Ausgabe ist, die man am Anfang tätigen kann, soll, muss. Weil so ziemlich jeder hat Kopfhörer zu Hause rumfliegen und in der Regel für den Anfang, für die ersten paar Folgen reichen die durchaus. Also man muss aber da nicht direkt mit einem 200-300 Euro Kopfhörer anrücken. Ohne Frage. Also ich bin jetzt auch eher nicht gewillt, 200-300 Euro in ein Mikrofon zu stecken für den Anfang. Aber das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz viele ganz am Anfang komplett vernachlässigen, ist das Monitoring. Also sich selber zuzuhören beim Sprechen ist manchmal ein bisschen ungewohnt und je nachdem, wie man seinen Aufbau dann hat, da kommen wir dann vielleicht auch später oder in einer anderen Folge nochmal dazu, gibt es da Latenzen und man fängt an, sich irgendwie nachzuhören und dann fängt man immer an, langsamer zu sprechen, weil man will ja sich selbst irgendwie dann doch gleichzeitig hören und dann hört man ganz auf zu monitoren. Deswegen, da sollte man schon darauf achten, dass das wenigstens das irgendwie funktioniert, dass man sich selber hören kann, dass man den Gesprächspartner auf den Ohren hat, so dass man merkt, okay, das passt so ungefähr mal wenigstens vom Sound anpassen. Wird ja immer noch nachträglich hinterher in der Software gemacht. Aber das ist so ein Ding. Sich selbst zu hören ist ungewohnt und sollte trotzdem gemacht werden. Also man gewöhnt sich auch recht schnell daran. Ja, es ist vor allem, es ist noch nicht mal so das Problem, also einmal ist natürlich das Problem der Latenz ist allgegenwärtig. Das heißt, Latenz bedeutet einfach, wenn man sich das vorstellt, das Audiosignal braucht eine gewisse Zeit zum Zurücklegen vom Mikrofon in den Computer und dann wieder zurück. Dann wird es im Zweifelsfall im Computer vorher nochmal bearbeitet, bevor es dann in den Kopfhörer zurückkommt. So. Und dann hat man so dieses Problem, das du ja schon so wunderbar geschildert und nachgemacht hast, dass man sich selber hört und man versucht sich dann in Synchronität zu reden und wird dabei immer langsamer und es irritiert einen und es macht dich einfach wahnsinnig. Latenzfreiheit bekommt man eigentlich nie hin, also es ist immer so eine minimale Latenz mit drin. Die ist aber auch absolut zu vernachlässigen. Das größte Problem und das Problem, was ich bei manchen Kopfhörern einfach habe, ist, dass die Kopfhörer übersprechen. Das bedeutet, ich habe meine Kopfhörer auf, höre mein Gegenüber, höre mich. Ich bin nicht das Problem, weil das, während ich mich höre, ich das ja gleichzeitig über das Mikrofon aufnehme. Aber wenn ich nichts sage und mein Gegenüber spricht, das, was ich auf den Kopfhörern habe, dass das dann von meinem Mikrofon aufgenommen wird. Und das ist ein großes Problem, weil dann habe ich nämlich so ein Echo in der Aufnahme, wenn ich das dann zusammenmische, habe ich so ein Echo in der Aufnahme, das ich nicht wieder rauskriege, weil ich kriege es aus der Aufnahme nicht mehr raus. Und das ist tödlich eigentlich, ja, für den Audio-Podcast, weil das ist super irritierend, wenn ich den einen Gesprächspartner immer in einem Echo mit drin habe. Und das liegt an den Kopfhörern, die ich verwende. Das heißt, wenn ich Monitoring-Kopfhörer verwende und jetzt in so einem Gesprächspodcast bin, wo ich eben auch über Kopfhörer nicht nur mich selber höre, sondern auch mein Gegenüber, sollte ich darauf achten, dass diese Kopfhörer entweder nicht zu laut sind, oder aber, dass es ein sogenanntes geschlossenes System ist. Das heißt, dass die Schallwellen im Kopfhörer drin bleiben und nicht nach außen geleitet werden oder nicht so stark nach außen geleitet werden. Es gibt da noch so halboffene Systeme, da kommt dann halt auch Akustik mit raus. Und das ist da in dem Fall kontraproduktiv. So standardmäßige In-Ear-Kopfhörer aber zum Beispiel sind da wunderbar geeignet für. Ja. Das ist ohne Frage so, dass das Optimalste oder halt geschlossene Kopfhörer, die eben nicht jeder zu Hause hat, aber wenn die da sind, dann auf jeden Fall verwenden oder alternativ irgend sowas kaufen. Also das wäre so das Wichtigste. Nochmal kurz zusammenfassen, also wir brauchen einen Rechner, wir brauchen ein Mikrofon, wir brauchen eventuell ein Audio-Interface, was wir ja schon mal angesprochen hatten. Und wir brauchen Kopfhörer und Kabel. Ist das so der grundsätzliche Aufbau? Reicht das erstmal? Prinzipiell ja. Bei den Kabeln muss man halt schauen. Also bei Mikrofonen sind die Kabel in der Regel ja dabei. Oder sie sind schon fest dran. Ja, das heißt, ich habe mein Mikrofon, da hängt ein Kabel mit dran mit USB oder Klinke oder XLR-Anschluss. Von daher, Kabel brauche ich noch nicht mal. Wenn ich ein Audio-Interface habe, kommt es dann noch drauf an, wie kommt das an den Rechner. Das muss ich halt, das ist halt so eine Grundsatzentscheidung. Habe ich jetzt ein Ein-Mann-System in Anführungszeichen, wo ich mit einem USB-Mikrofon dran gehe und fertig ist der Lack. Das reicht, dann brauche ich nicht mehr, da brauche ich kein Audio-Interface. Sobald ich aber anfange, mit mehreren Mikrofonen zu arbeiten oder mit einem Kondensatormikrofon zu arbeiten oder im Falle eines Macs mit einem ganz normalen Klinkenmikrofon zu arbeiten, dann brauche ich ein Audio-Interface, weil ich kriege es sonst nicht rein. Ja, ganz kleiner Tipp nämlich am Rande, ein Mac hat keinen Mikrofoneingang, sondern hat nur einen Line-In-Eingang. Und damit kann ich kein normales Headset anschließen. Da bin ich am Anfang nämlich auch drüber gestolpert. Da sollte man vielleicht beim Kauf dann auch schon drauf achten, was man für Anschlussmöglichkeiten hat. Das hatte ich, glaube ich, auch ja schon erwähnt. Und man sollte halt, wenn man sich einen Desktop-Rechner holt, so einen Windows- oder Linux-PC, sollte man auch auf eine qualitativ ansprechende Soundkarte vielleicht investieren. Es gibt dann noch ein Ding, so einen ganzen Oberbegriff im Prinzip, den man vielleicht noch berücksichtigen kann. Nicht zu Beginn muss, aber das ist Zubehör. Also sowas wie Mikrofonstative oder Tischhalter, Popschutz. Popschutz übrigens sehr, sehr empfehlenswert, gerade wenn man Worte mit P- oder S-Lauten benutzt. Das kommt gerne mal zum Ploppen oder zu einem Zischen, was man eigentlich gerne vermeiden möchte. Und Texte so zu gestalten, dass weder ein S noch ein P drin ist, ist schwierig und dringend von abzuraten. Daher würde ich dringend zu einem Popschutz oder auch alternativ einem Windschutz, der auch da schon teilweise hilft, raten. Das sind so grundsätzliche Sachen. Ansonsten Speicherkarten, externe Festplatten und sowas, alles, was man unter Zubehör noch so abtun kann. Das ist noch so ein Punkt, der mir noch einfallen würde, aber ich weiß nicht, so besonders notwendig, also sowas wie Mikrofonstative oder so, nicht unbedingt, hilft aber ungemein, gerade wenn man so ein Mikrofon hat, was keinen eigenen Ständer mitbringt und man ein dynamisches Mikrofon hat, was man irgendwo festklemmen muss. Ansonsten hat man so Handgeräusche vom Mikrofon gerne mal da drin, auch wenn das Mikrofon ein bisschen, so eine Art Schalldämmung hat, dann hilft das ungemein. Mikrofone mit Trittschalldämmung helfen da auch nicht mehr so viel. Also Trittschalldämmung ist ein Bereich, der frequenzmäßig ein bisschen unten die Töne abschneidet, so dass man Schritte oder Ähnliches nicht mehr so doll hört oder gar nicht mehr, wenn es ein richtig gutes Mikrofon ist. Kann man drauf achten, muss man nicht unbedingt, kommt immer ein bisschen auf die Aufnahmesituation an, aber das sind so Sachen, so ein Stativ kommt auch oft bei gerade günstigeren Mikrofonen gerne mal mit oder alternativ eine Mikrofonspinne, das ist halt so freigelagert dann fürs Mikrofon, gehört auch so in den Bereich Zubehör, da ist man so ein bisschen der Ausstattung. Sind da keine Grenzen gesetzt. Also gerade wenn man in so einen mittleren, sage ich mal, Preisbereich geht, auch bei einem dynamischen Mikrofon. Ich habe mir dynamische Mikrofone gekauft für, ich glaube, 50 Euro das Stück, zwei. Da war so eine Halterung mit dabei. Also das heißt, ich kann das dann direkt an ein bestehendes Stativ oder was auch immer, kann ich das dran schrauben, diese Halterung, diese Klemme, und kann dann mein dynamisches Mikrofon reintun. Was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Dieser Trittschall ist von der Frequenz her im unteren Frequenzband, und die Trittschalldämmung dämpft einfach diesen Frequenzbereich. Das hilft aber nichts dagegen, wenn ich das Mikrofon in der Hand rumschmiere, ja, weil dann habe ich dann diese Rüttelgeräusche, die kriege ich auch nicht weg. weil diese Frequenzen überschneiden sich dann teilweise mit der Stimme und dann hört sich die Stimme doof an. Man hat diese, diese Handgeräusche immer noch drin. Was ich als vielleicht sogar unabdingbar sehe, da beißt die Maus keinen Faden ab, sind tatsächlich entweder ein Windschutz oder ein Popschutz. Welches System man sich dann da nimmt, ist vollkommen egal. Bei Headsets ist oft so über dem Mikrofon, das ist ja dann seitlich am Kopfhörer befestigt, ist schon so eine so ein Schaumstoffüberzug und das ist im Prinzip der Windschutz. Ist eigentlich so gedacht, so für Außenbereiche, wenn dann eben der Wind weht, dass man diesen Windzug nicht so stark aufnimmt, dass diese Frequenz des Windzugs eben rausgefiltert wird. Der Popschutz, das ist so ein Nylon-Teil, das im Prinzip vor das Mikrofon getan wird. Kann man sich im Zweifelsfall auch selber basteln. Das kostet dann, das ist dann Materialaufwand von 1,50 Geld oder so. Und man hat so einen Popschutz. Und es ist einfach, es klingt wesentlich angenehmer. Und gerade wenn man in einem etwas lauteren, in einer lauteren Umgebung ist, hat man mit so einem Windschutz unglaublich viel gewonnen, weil es unglaublich viel von diesen Außengeräuschen wegfiltert oder gar nicht erst bis zum Mikrofon durchdringen lässt. Und es schützt natürlich auch vor feuchtem Atem oder feuchter Aussprache. Im Falle also gerade, wenn man jetzt noch mal Kondensator-Mikrofons, genau. Genau. Genau, wenn man da nochmal zurückgeht, also das hilft dann auch ungemein, das bremst ein wenig des feuchten Atems und der, naja, was auch immer, für gearteten Aussprache ein bisschen was ab und schützt das Gerät. Und man kann es auch kombinieren, also es ist kein Problem, einen Windschutz auf das Mikrofon drauf zu machen, dann noch einen Popschutz davor zu machen, das ist gar kein Thema. Tja, also sollten wir noch was zu den Audio-Interfaces sagen oder den Mischpulten? Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Bereich ist. Ich würde sagen, da machen wir mal eigene Sendung zu, weil das ist dann doch schon so speziell. Also wichtig ist vielleicht, dass man bei den Audio-Interfaces dann immer auf den Umfang achten muss, wenn man eins braucht. Also es ist, wie gesagt, es ist notwendig, dass man sich eins holt, wenn man eins braucht. Und wenn man eins braucht, muss man schauen, was man braucht. Ja, das heißt, wenn ich mit drei der vier Leuten eine Aufnahme machen will und drei der vier Mikrofone dann eben anzuschließen habe, muss ich halt auch darauf achten, dass ich an das Interface oder an das Mischpult auch vier Mikrofone oder drei Mikrofone dran bekomme. Und Mikrofone und Mischpulte sollten zueinander passen. Also ein digitales Mischpult für analoge Audio-Mikrofone zu verwenden, macht wenig Sinn. Also wenn das Mikrofon mit einem XLR ausgestattet ist und man will dann in seinen USB-Adapter, das wird schwierig. Das führt auch in der Regel zu Qualitätsverlust, ne? Weil je mehr, also es gibt dann sowas, das nennt sich AD bzw. DA-Wandlung, also analog-digital bzw. digital-analog. Und diese Wandlung frisst Qualität. Das ist so, da kann man sich dann schon mal drauf vorbereiten, seelisch, moralisch. Und wenn man das dann zu häufig hat, bei jeder einzelnen Wandlung geht da Qualität verloren und im Endeffekt hat man dann irgendwie Störgeräusche und weiß nicht, wo sie herkommen. Ja, und ich glaube, in dieser Sonderfolge, die dann noch kommen wird mit den Mischpulten und Audio-Interfaces, werden wir dann ein bisschen auch auf so Zusatzgeräte eingehen, Kompressoren und ähnliches, was man so sonst noch an zusätzlichem Hardware-Zubehör sich leisten kann, aber nicht muss. Ja, so ein Hardware-Kompressor ist halt auch, das ist so Overkill. Ja, aber ist cremig. Finde ich. Also, ja klar, ich würde mir auch gerne ein Rack hier hinstellen, ne? So mit Kompressoren, Limitern und allem drum und dran. Composer Pro XL MDX 2600. Ja, oder was man aber auf jeden Fall da noch drüber sprechen kann, sind dann Kopfhörerverstärker und so Späße, was doch durchaus sinnvoll ist. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir mal die Hardware ab, oder? Die Hardware können wir eigentlich, ich denke da jetzt gerade nochmal drüber nach, aber kann man eigentlich abschließen. Also du hast es vorhin ja wunderbar zusammengefasst, Rechner, Mikrofon, Kopfhörer, eventuell ein Mischpult, beziehungsweise ein Audio-Interface, ein Wind- oder Popschutz auf jeden Fall. Und am besten auch noch ein Stativ, so ein kleines Stativ, so ein Tischstativ reicht da in der Regel aus. Es geht nur darum, dass man das Mikrofon nicht ständig in der Hand haben muss. Irgendwann wird auch die Hand müde oder halt ein Headset. Und da sind wir schon mal auf einem guten Weg, eine gute Aufnahme hinzubekommen. Tja, dann sollten wir zur Software gehen. Software, ich glaube, wir haben das ja ganz zu Anfang schon mal erwähnt. Das Betriebssystem klammern wir dabei mal aus. Sollte irgendwas da sein, wo man eine GUI hat und irgendwelche Programme drauf laufen lassen könnte. Das wäre wirklich sinnvoll. Wobei so ein Kommandozeilen-Record hätte ich auch gerne mal gesehen. Also ich würde zuallererst, auch wenn das jetzt nicht mein persönlicher Favorit ist, würde ich Audacity gerne nennen. Audacity. Also vielleicht wollen wir erstmal so ein bisschen, noch ein kurzes Wort zu den Betriebssystemen. Also es gibt ja so die drei großen Betriebssysteme. Das ist einmal Windows, sind die Linuxoiden Betriebssysteme und die Unixoiden Betriebssysteme, worunter dann auch macOS fällt. Und prinzipiell sind alle drei großen Gruppen für Audioaufnahmen geeignet. Die Frage, die sich da immer stellt, ist im Endeffekt, mit welchem Programm möchte ich dann arbeiten? Und da ist dann wieder die Wichtigkeit oder die Besonderheit des jeweiligen Betriebssystems interessant. Ja, es gibt, weil jedes Betriebssystem mit anderen, du guckst so verwirrt, weil jedes Betriebssystem anders mit seinem Sound Processing umgeht. Ja, also das heißt, die Art und Weise, wie die Audioinformation intern bearbeitet wird oder verarbeitet wird. Und dementsprechend kriegst du mit demselben Equipment an einem anderen Rechner eine völlig andere Aufnahmequalität zustande. Und deswegen muss man sich da so, sollte man sich seine Soundsoftware erstmal aussuchen, sozusagen, oder mal damit arbeiten und dann gucken, was ist für mich als Betriebssystem geeignet. Eigentlich müsste man das so rum handhaben, wobei es ja nie der Fall ist, weil man nämlich mit einem bei einem Betriebssystem dranhängt und dann guckt, was nehme ich für Software. Ja, das war genau der Punkt, weswegen ich so verwirrt geguckt habe, weil jeder, der das hier hört, hat irgendein Gerät, irgendwas, womit er Podcasts hören kann. Aber vielleicht mache er sich ja jetzt mal, demnächst steht ein neuer Rechner ins Haus. Okay. Also dann, unter der dann, Voraussetzung. Worauf würdest du denn dann verweisen? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich fange in 3 Wochen an zu podcasten. Ich habe jetzt mir schon so meine Idee aufgeschrieben und ein kleines Konzept zurechtgelegt. Und ich will jetzt anfangen, da mein Rechner hier so langsam abschmiert und vielleicht auch schon alt ist und überholungswürdig einen neuen Rechner zulegen. Und im Hinblick auf Audio-Podcast oder Videopodcast, was nehme ich denn dann für ein Gerät? Und jetzt sag nicht Mac, weil das verwendest du sowieso. Wenn, dann muss es auch noch begründen. Also, erstens mal kommt es dann tatsächlich doch drauf an, ob ich jetzt Audio oder Video mache, weil da die Anforderungen an den Rechner ganz anders sind. Okay, wir gehen aber jetzt aufs Betriebssystem und nicht an den Rechner selbst, oder? Doch, indirekt schon. Also das Betriebssystem bedingt ja indirekt schon, welche Hardware ich verwenden kann. Weil nämlich mit einem macOS bin ich dann auf einen Mac dann sozusagen limitiert. Mit einem Windows kann ich alles fahren. Das ist aber dann immer die Frage der Verfügbarkeit von Treibern oder wie das Ganze dann im Endeffekt läuft. Und bei einem Linux bin ich einfach, habe ich diese Möglichkeit eben, alle Hardware theoretisch zu nutzen, aber auch da, wenn ich keinen Treiber dafür habe, läuft es halt einfach nicht. So. Und dementsprechend muss ich dann anhand der der Hardware, die ich verwenden möchte, schränkt sich dann schon mal mein Betriebssystem ein, sozusagen. So, die andere Frage ist dann natürlich, was möchte ich noch mit dem Rechner machen? Das heißt, ist das eine Workstation, um einzig und allein Podcasts aufzunehmen? Weil dann kann ich das darauf machen. wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich muss noch so eine Allround-Fähigkeit haben. Und da kommt es dann drauf an, wenn jemand gerne Computerspiele spielt und auch vielleicht etwas ältere Titel oder Titel, die nur für ein Betriebssystem erschienen sind, dann ist es halt Windows, ne? Und du lachst gerade, weil du denkst, dass ich mich hier verhedde ohne Ende, ne? Also ich weiß nicht, was die Leute sonst noch damit machen wollen, das wissen die und richtig. Die werden, ich würde eher so die Vor- und Nachteile rauskitzeln, die jetzt tatsächlich... gibt es so viele. im Endeffekt kann man das auch auf eine Frage runter kondensieren. Hast du schon mal mit einem Aufnahmeprogramm gearbeitet? Welches war das und wie zufrieden warst du damit? So, und einer, der die sagt, ja, ich habe die ganze Zeit hier mit, nehmen wir mal Cubase gearbeitet, dann sage ich dem, gut, dann nimm einen Windows-Rechner. Weil Cubase ist zwar, ich komme mit dieser Software nicht zurecht, ja, aber die, das ist so eigentlich so wie von Steinberg eher so ein Windows-Schlachtschiff. Ja, läuft zwar auch unter Mac, aber unter Mac bereitet das teilweise Schmerzen. So. Mhm. Wenn er jetzt sagt, hey, ich habe bei einem Kumpel mit Logic rumgespielt, naja, dann solltest du, und wenn du damit zurechtkommst, solltest du Logic nutzen. Da kommst du an einem Mac nicht vorbei. Wenn ja, das war genau der Grund, warum ich eben Audacity vorgeschlagen habe, weil da ist erstmal egal, was der Mensch schon mal zu Hause stehen hat. Weil ja. Audacity gibt's für Windows, Mac und Linux. Richtig. Ist aber ein Können wir dann gerade nochmal auf die Unterschiede eingehen. Also Audacity ist ein Open Source Programm und Audacity ist ein Audio Recording Programm beziehungsweise ein Schnittprogramm. So. Das heißt, damit kann ich wunderbar aufnehmen, damit kann ich das Ding auch schneiden und dann wird es aber auch ganz, ganz schnell ganz, ganz dunkel. Und je nachdem, wie lange mein Podcast werden wird, kann es dir auch noch passieren, dass Audacity dir einfach mal zwischendurch sagt, nö. Und die Aufnahme abbricht oder die Aufnahme unbrauchbar macht, ist mir alles schon passiert. Ja. Ohne Frage, kann dir aber auch, glaube ich, mit fast jedem anderen Programm auch ab ja. und an vorkommen. Ich bin da sehr, sehr geschlagen, was GarageBand angeht. Das ist schwierig. Also ich bin jetzt, ich gehe jetzt wirklich von dem Einsteiger an aus und ich glaube, fast jeder Podcaster hat sich schon mal Audacity angeguckt. Und das wäre so mal das Ding, wenn du mal so ein bisschen rumprobieren willst und erstmal so die ersten Testaufnahmen machen möchtest, schau dir eventuell Audacity an. Ja, Audacity hörst du dir genau dann an, wenn du keine Audiobearbeitungssoftware hast. Das heißt, wenn du zu deinem Mikrofon, zu deinem Audiointerface, zu deinem was auch immer keine Software dazu bekommen hast. Dann nimmst du Audacity. Audacity offenbart, aber ich kann auch nicht verstehen, wie das so viele Leute immer wieder empfehlen. Audacity offenbart so schnell so große Schwächen, dass es einfach, ja, das ist ein Recording-Programm, damit kann ich aufnehmen, aber das ist Schritt 1, die Aufnahme. Was danach kommt, so die ganze Bearbeitung und so weiter, das kannst du mit Audacity ganz gerade vergessen. Dafür ist das Programm nicht ausgelegt. Also da kommst du nur unter Schmerzen weiter. Und deswegen, wenn du was aufnehmen willst und willst es rauswerfen, ja okay. Aber das ist genau im Prinzip genau dasselbe, dann nimm ein internes Mikrofon, dann kannst du mit Audacity arbeiten. Aber alles andere, da reicht so eine billige LT-Version oder wie sie alle heißen mögen, von Cubase, von Pro Tools, von keine Ahnung, die du kostenlos zu deiner Hardware dazu bekommst, die ist wesentlich besser als Audacity. Ohne Frage. Ich überlege halt nur den Standpunkt so, ich will jetzt anfangen zu podcasten und ich bekomme jetzt von Press Record so schon mal die ersten Tipps an die Hand. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das im nächsten Jahr noch mache, weil ich weiß nicht, ob ich damit Erfolg habe oder ob ich daran noch Spaß habe oder ob ich dafür noch die Zeit habe. Also ich muss dir ganz klar recht geben. Ich habe Audacity mir runtergeladen, aufgemacht, zugemacht, deinstalliert, gut war. Also ich habe das noch nie benutzt. Ich kann dazu auch wirklich nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass es Open Source und gratis und überhaupt und über alle Plattformen, was halt mal ein guter Einstieg ist, um sich etwas mal anzugucken. Da wir ja beide Macs verwenden und bei Mac grundsätzlich iLife vorinstalliert ist, bietet sich halt auch GarageBand ohne Frage dafür an, wenn man einsteigen möchte. Bezahlt man auch keine Zusatzkohle zu, beziehungsweise hat es schon mit dem Kauf des Rechners bezahlt und hat da eigentlich schon ein Tool, was wirklich, ja, also mir nach wie vor einen absoluten guten Workaround bietet mit sehr, sehr guter Aufnahmemöglichkeit, gerade wenn man auch so Online-Interviews macht und mit mehreren Leuten gleichzeitig irgendwie chattet. Da werden vereinzelt Spuren über iChat mit reingenommen und die kann ich dann jede einzeln bearbeiten. Das ist so ein Tool, was ich sehr, sehr gerne verwende, nach wie vor. Wenn man dann zu Logic Express oder gar Logic Studio übergehen will, gerade auf dem Mac, ja, der Schritt ist dann mit monetären Mitteln halt wieder behaftet. Und mit Einarbeitungszeit. Also für jeden vielleicht, der gerne einen Podcast aufnimmt und dann auch sagt, okay, jetzt habe ich hier bei Press Record gehört und Software und super und das kostet alles etwas Zeit, um sich einzuarbeiten. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Du wirst auch bei Audacity, wenn man das verwendet, wird man nicht aufmachen, klick, klick, alles läuft und direkt und Schnitt und mach und tu. Man muss immer gucken, wie funktioniert die Software und wie funktioniert sie für mich. Komme ich damit zurecht oder komme ich damit nicht zurecht? Und GarageBand ist insofern, wenn wir jetzt mal bei Mac kurz sind, GarageBand ist ein teilweise sowas von überdimensioniertes Programm, gerade wenn man in Richtung Podcasting geht. Da sind so viele Sachen dabei, die man A nicht braucht und B nie brauchen wird und C eventuell sogar gar nicht versteht. Aber das Problem ist ganz einfach, dass wenn du dann den Schritt weitergehen möchtest, du es zwar kannst, klar, das muss man dann bezahlen, aber das ist kein Problem. Selbst die Studio-Version, also die Pro-Version, mit denen wirklich professionelle Studios arbeiten, das ist ein Kampfpreis. Ja, aber du darfst nie vergessen, dass diese Einarbeitungszeit da wirklich nochmal ansteigt ohne Ende. Du hast diesen GarageBand ist wunderbar, klicki bunti und mach und tu und da kommt man relativ schnell rein, von daher ist es super. Was man unter Linux noch nehmen könnte, ist Ardour. Ardour ist aber, das ist auch ein Monstrum. Also da muss man also mal schon wirklich Einarbeitungszeit muss man da investieren. Sieht aber auch ganz hübsch aus und ist halt, das ist eine ausgewachsene Digital Audio Workstation, also DAW. Was so im Windows-Bereich ist oder was man im Windows-Bereich dann so nutzen kann, wie eben gesagt Cubase, dass du bei vielen Sachen einfach kostenlos mit dabei hast. Ich finde die Software nicht unbedingt schön. Sie ist aber sehr, sehr leistungsfähig und man kommt da auch mit wunderschön mit Podcasting-Presets. Das heißt, die Software ist schon richtig eingestellt, um bestimmte Podcasts eben oder um Podcasts zu machen. Muss ich aber auch noch die böse Firma nennen, die du nicht magst, Magix. Damit geht es auch. Also man kann damit was aufnehmen, man kann damit zwar nicht so toll mischen, das ist so die Bezahlvariante von Audacity. So ein bisschen. Um. Dann gibt es noch... ja. Bevor du hier von einem Programm zum anderen switcht, wer jetzt sich von Ardour ein bisschen angemacht fühlt, Ardour gibt's auch für den Mac. Ja. Und naja, also man kann dafür zahlen oder auch nicht. Wenn man nicht dafür zahlt, dann gibt es halt ein paar Funktionen, die fehlen. Aber ansonsten funktioniert Ardour auch gratis ganz gut. Also gerade mal zum Angucken und so, sehr, sehr empfehlenswert. Also kann man da wirklich sagen, mal reingucken. Und das ist halt im Gegensatz zu Audacity, ist das tatsächlich eben ein Bearbeitungsprogramm. Nicht nur Aufnahme und Schnitt, sondern wirklich mit allem drum und dran, Filtern, Effekten, Mixes, allem, was du brauchst sozusagen. Was noch ganz interessant ist, ist die Software, die kleine feine Software Reaper. Reaper gibt es für Mac und gibt es für Windows. Man kann sich Reaper anschauen, kostet, ich glaube, 30 oder 60 Euro irgendwie, wenn man es kaufen möchte. Man kann aber 30 Tage testen. Nach diesen 30 Tagen bleibt die Software aber prinzipiell komplett funktionsfähig. Das heißt, man kann auch über diese 30 Tage hinaus Reaper noch verwenden. Allerdings kommt dann so ein Next-Screen, möchtest du nicht spenden, und der bleibt dann halt so eine gewisse Zeit lang dann halt da, bevor man die Software verwenden kann. Aber was ja auch immer so meine Kritik an Testsoftware ist, dann oder gerade an Audio-Software, dann habe ich so eine 30-Tage-Testversion und naja gut, dann komme ich in den 30 Tagen vielleicht einmal zum Testen oder zweimal zum Testen und dann war es das. Und dann habe ich die Software aber nicht komplett erstmal erforscht, ob die was für mich ist. Und da ist es bei Reaper eigentlich ganz toll, dass du die eben auch über diese 30 Tage hinaus noch offiziell verwenden darfst. Eigentlich nicht, aber es geht. Und diese Software ist auch, also Reaper ist auch sein Geld wert. Kostet? Musst du mal schauen, ich glaube 39 oder 59 Euro. Ich schaue. 40 Dollar und ja, genau. 150 für den vollen kommerziellen Nutzen. Also wenn ihr eine Firma seid, habt, überhaupt. Ja, wenn du halt deinen Podcast verkaufen willst zum Beispiel. Oder wenn du irgendwie ein Studioalbum mit deiner Band produzieren möchtest. Dann kostet es 150 Dollar. Was ich da unbedingt noch erwähnen möchte, ist Hindenburg. Hindenburg ist mir eher dadurch aufgefallen, dass das eine App ist, die für iPhone gedacht war oder gedacht ist. Also ohne Frage sehr, sehr hübsch. Auch nicht gerade das günstigste, also der Hindenburg Field Recorder. Kann man sich mal ein bisschen angucken. Ist sehr nett gemacht für ein iPhone. Funktioniert natürlich super mit so einem Aufsteckmikrofon, was man noch aufs iPhone drauf klatschen kann. Und dazu gibt es noch Hindenburg als Mac-App. Und da gibt es auch eine kostenlose Version, die man nutzen kann. Also das ist Hindenburg Basic und es gibt noch Hindenburg Journalist. Und das ist auch ein Programm zum Editieren, Bearbeiten, Mitschneiden. Eigentlich hauptsächlich zum Editieren, muss man ehrlich zugeben. Also nicht für die Aufnahme selbst so unbedingt gedacht, lässt sich aber auch problemlos damit bewerkstelligen. Wirklich mal die Hindenburg Basic angucken, die ist absolut umfangreich und ja, wie immer dieses kleine Problem, dass man da ja ein bisschen Zeit investieren muss, um damit zurechtzukommen und sich die anzugucken. Ich finde sie sehr, sehr grandios und auch sehr hübsch. Ich habe noch nicht damit komplett ein Projekt mal beendet oder fertiggestellt. Ich finde es halt sehr, sehr hübsch, das sich anzuschauen. Hindenburg, absolut eine Empfehlung auch von meiner Seite für den Mac. Ja. So, und dann kommen wir jetzt gerade noch mal zu der von dir gewünschten, nachdem ich so ins Schwadronieren gekommen bin, Empfehlung, die du haben wolltest. Also ich würde einfach für Mac-User ist GarageBand, Status Quo, würde ich einfach sagen. Hindenburg, ja, hattest du mir ja empfohlen auch schon vorher. Habe ich mir noch nicht so genau angeguckt, als dass ich da jetzt irgendwie noch schon was dazu sagen könnte. Was mir noch ganz gut gefallen hat, war Sound Studio, aber das ist mit, also das kostet 45 Euro und ist von der Funktionalität her nicht so weit von GarageBand entfernt, als dass man es als Must-Have deklarieren müsste. Also das heißt, der Mac-User hat im Prinzip mit GarageBand schon alles dabei, was er eigentlich braucht. Für den Windows-User bin ich so ein bisschen am Schwanken, ob ich Wavelab oder Cubase empfehlen sollte. Gibt es beides in, ist beides von der Firma Steinberg oder Steinberg? Gibt es beides in LE bzw. LT-Varianten, die dann eben wesentlich kostengünstiger sind oder zur Hardware dazu gibt? Und im Linux-Bereich kann ich einfach nur zu Ardour raten, weil Ardour ist wirklich da das Nonplusultra. Und bei Linux ist es ja ganz einfach, Repository auf, anklicken, fertig ist der Lack. Ja. Tja, wenn man jetzt eine dieser Softwaren benutzt hat, und man hat da so irgendwas hinten rausfallen lassen, was macht man dann? Erstmal gucken, ob es auch das war, was da hinten hat rausfallen sollen. Ja, da gehen wir in einer Sonderfolge, glaube ich, auch nochmal auf einzelne DAWs dann ein, weil es da auch vieles gibt, was man in Anführungszeichen... Was ist ein DAW? DAW, ich erwähnte es bereits, glaube ich, Digital Audio Workstation, also digitaler Audioschnittplatz. Und was da hinten rauskommt, kann eben gut sein. Oder nicht so gut. Das steht und fällt mit dem, was man dann eben in dieser Audio-Workstation dann macht. Und ja, wie gesagt, da gehen wir in einer separaten Folge nochmal auf einzelne Programme ein. Und ja, was mache ich dann damit? Naja, ich möchte ja halt einen Podcast draus machen. Und wie wir in der ersten Folge schon geklärt haben, ist das ein über das Internet abrufbarer Audioinhalt. So. Das heißt, ich muss das irgendwie... Oder Video. Oder Video, natürlich. Ich muss das irgendwie ins Internet bekommen und da auch irgendwie verfügbar machen. Sprich, also ich habe mir das jetzt angehört, klingt gut. Jetzt muss ich das halt irgendwie ins Internet pushen. Also wäre entweder eine Plattform ganz gut, die man jetzt noch unter Software einordnen könnte, die das für mich archiviert. Also sei es irgend sowas wie Archiv.to, Archive.to oder naja, es gibt also ganz, ganz viele Hoster, die einem sowas anbieten. Die haben meistens auch einen Web-Uploader oder man schmeißt das mit einem FTP-Transfer irgendwie hoch. Ja, aber ganz kurz, du meintest Archive.org. Archive.org, ja, genau, das meinte ich. Archive.to war was anderes. Diese bösen Torrents, ja. Ja, genau. nein, es gibt auch gute Torrents. Ja, also irgendwo hochschmeißen auf irgendeine Plattform, entweder über einen Built-in-Uploader, den man über den Browser aufrufen kann, oder zum Beispiel auf einen eigenen Webserver oder auf einen eigenen Webspace via FTP da irgendwie hochschmeißen. Da sind auch gibt's keine Grenzen irgendwie, also die Möglichkeiten sind da unendlich. Glaube ich, muss man jetzt auch nicht so tief drauf eingehen. Kommen wir irgendwann später nochmal zu in einer anderen Folge. Ja, dann wäre sinnvoll, dass man irgendwie eine Plattform hat, wo man das Ganze auch veröffentlichen kann. Also nicht nur hochladen, ja, sondern auch veröffentlichen. Eben so ein Blog, der dann halt auch den notwendigen XML-Feed liefert, worüber dann eben das Ganze abonnierbar wird. Ja, das also da gibt es auch Am einfachsten über einen Blog, entschuldige, also am einfachsten halt über einen Blog für jemanden, der sich so mit HTML und RSS und XML und Kram nicht so wirklich auskennt. Ja, also ich kenne so ein paar Dinge, das reicht, um mal einen Link zu setzen in HTML, aber es würde nicht reichen, um da so ein XML-Feed zu schreiben. Und für so jemanden wie mich ist so ein Blog einfach großartig, weil Klick, fertig, zack, alles ja. Gut. Ja, oder es gibt halt auch so Plattformen, wo man jetzt sich nicht um das Design seines Podcasts kümmern muss und der XML-Feed wird ja automatisch generiert. Also da gibt's auch im Podcast-Bereich halt ganz viel, wo irgendwelche Provider sowas einem anbieten und sagen, hier, lad mal deinen Audio-File hoch, wir machen den Rest, schreibst deinen kleinen Text dazu, wir machen den Rest. Und alles wird gut. Ja, was man dann eventuell noch machen möchte, je nachdem, welche Quelle man verwendet, man brennt sich den Feed, also benutzt Feedburner. Da hat man halt eine Möglichkeit der Statistik über seinen Podcast bzw. Blog, die Download-Abrufe, die Abonnentenzahlen und so. Also was wird da ein bisschen kumuliert. Ist nicht so 100% immer genau und funktioniert nicht immer so 100% richtig, aber ist eigentlich gerade im Podcast-Bereich so das Einzige, was wirklich hilft. Also man nimmt seinen Feed, schmeißt ihn in den Feedburner und dann bekommt man von Feedburner wieder einen neuen Feed. Und ja, was macht man mit denen? Ja, warte kurz, was macht denn Feedburner? Ich nutze es ja selber, aber ich habe keine Ahnung, was das eigentlich macht. Also Feedburner zählt. Im Großen und Ganzen zählt es. Es zählt, wie viele Leute deinen RSS-Feed abonniert haben. Es zählt, wie viele Downloads darüber gegangen sind. Es macht den Feed auch ein bisschen besser distribuierbar, also dass man auf verschiedenen Plattformen den Feedburner einbinden kann, verschiedene, also mehr Feedcatcher benutzen kann, intuitiver Feedcatcher benutzen kann. Also ist es sowohl für den, der es verwendet, den Podcaster, als auch den Podcast-Hörer eine ganz gute Erleichterung. Also hier in Deutschland ist jetzt nicht so wahnsinnig viel an Feedcatchern unterwegs, was man so wirklich benutzen möchte. Und da ist es dann auch nicht so schwer, aber man bekommt halt so sehr, sehr wenig Statistiken zurück, außer man baut sich da was, was Statistiken zurückbringt. Das ist alles irgendwie so die einfachste Möglichkeit, immer so seinen Feed nochmal in Feedburner zu schmeißen und den besser zu distribuieren und ein bisschen Übersicht darüber zu gewinnen. Das ist so der große Knackpunkt von Feedburner. Also im Prinzip so die Statistikgenerierung. Ja, also dass du weißt, wer woher deinen Podcast hört. Also jetzt nicht unbedingt städtegenau, sondern eher so, ja, du hast 15 Downloads in Deutschland, 3 in der Schweiz und 14 in Indien und du fragst dich, warum du eine DDoS-Attacke an deinem Blog hast. so nach dem Motto halt, ungefähr so. Ist ganz hübsch. Bei mir kam es auch schon mal vor, dass mich irgendwie abends mein Webhoster angerufen und hat gesagt, haben Sie eine Attacke? Hier ist alles überlastet. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe nur eine neue Podcast-Folge rausgehauen und da sind viele, schraub da mal was höher. Das gibt sich bald wieder. Jeder, die Folge dann geladen hat. Ja, genau, also das wird dann wieder abnehmen. So gerade, also gerade wenn man so mit ein bisschen Webhostern zusammenarbeitet, sollte man da möglichst viel Traffic generieren können auf einen bestimmten Punkt, weil immer wenn eine neue Folge rauskommt, dann fangen natürlich auch nicht jetzt bewusst User an, die zu laden, sondern die ganzen Feedcatcher, wenn die merken, hoch, der Feed hat sich erneuert, ich saug mal. Und hat man da schlechte Karten, wenn man da nicht genug Platz hat. Aber das ist natürlich auch wieder, gerade wenn wir an Webhosting gehen, ist natürlich wieder auch eine Preisfrage. Also so eine Podcast-Folge im Audio ist schon nicht unbedingt klein. Also je nachdem, wie lange man sie gestaltet, klar, wenn ich jetzt so eine 20-Minuten-Folge habe, dann ist sie natürlich kleiner, als wenn ich eine 3-Stunden-Folge habe. Da gibt es noch andere Sachen, die das Ganze beeinflussen, aber so grob erstmal die Länge beeinflusst das Ganze natürlich massiv. Aber wenn ich dann noch Videoinformationen dazu bringe, dann wächst das Ganze schon mal schnell auf nicht ganz Webspace-verträgliche Maße an und auch auf den Webspace-verträglichen Traffic. So, das Ganze kostet dann natürlich Geld. Also gerade im Videobereich ist man dann so mit Providern wie YouTube oder Vimeo ist man da eigentlich ganz schön bedient, weil man das Ganze dann online stellen kann. Und man kann dann in YouTube oder in Vimeo kann man sich dann so diesen Kanal abonnieren und wird dann da auch wieder auf über alle Neuigkeiten informiert. Was jetzt auch den Audiobereich angeht, man möchte ja natürlich eventuell seine ganzen alten Folgen, möchte man ja behalten. Also das heißt, dass die auch in ein paar Monaten oder Jahren vielleicht sogar noch abrufbar sind. Ach Quatsch! Nicht? Okay. Das ist natürlich nicht gewährleistet, wenn ich irgendwie so einen Webspace von 1 Gigabyte habe und mit der ersten Podcast-Folge dann 200 Megabyte erstmal schon mit meinem Podcast-Blatt gemacht habe. Da ist noch nichts anderes drauf, ja. Da komme ich natürlich nicht weit. Und da sind wir jetzt auch wieder bei der Frage, okay, wie ist das mit den Unterhaltskosten in der Regel? Oder wenn ich anfange, kriege ich die, bleibe ich erstmal auf denen sitzen. Definitiv. Ja, so. Und dann stellt sich für mich als Anfänger dann natürlich die Frage, will ich das wirklich so intensiv betreiben? Und möchte ich da wirklich das alles investieren, um eben meinen Podcast online zu stellen? Ja, aber da waren wir auch eben schon mal bei diesem Punkt, wo ich eben schon mal gesagt habe, es gibt da auch immer so Möglichkeiten, woanders nachzuschauen. Also Hoster, Provider, die sowas einem kostenlos ermöglichen, und da kann man gerne mal gucken. Wir werden da auch nochmal näher drauf eingehen, wenn es genau um sowas geht. Das würde ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen, aber wir kommen da mit Sicherheit nochmal zu, so dass man dann auch wirklich vernünftig ein paar Sachen hosten kann, ohne dass man sich ein Riesenloch ins Portemonnaie gräbt. Ja, vor allem, weil nämlich auch diese Anbieter, die bieten zwar Free-Accounts, die haben dann aber nur ein gewisses Kontingent pro Monat. Von daher, ja. Also da muss man dann schon so ein bisschen drauf achten, aber da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein. Tja, aber zum Abschluss? Und dann haben wir es oben und dann wird das dann, wie gesagt, über den Feedcatcher wird es dann eben heruntergeladen, man kann es sich dann anhören. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass man das Ganze dann eben nicht nur veröffentlichen sollte, also distributieren sollte, sondern auch vielleicht ein bisschen noch veröffentlichen sollte, dass die Leute mitkriegen, hey, da ist eine neue Folge, wenn sie es sowieso nicht automatisch bekommen. Ja, also gerade in der Anfangszeit, wenn man einen neuen Podcast anfängt, man hat meistens so 2 Hörer, so den besten also Kumpel und sich selbst, ja. Das ist meistens so der Anfang. Und das kann auch gerne mal über Wochen oder Monate so bleiben. Also ich habe einen Private Podcast, den ich nie ganz abgeschlossen habe. Der hat jetzt noch 29 Abonnenten, der hat aber, glaube ich, nie mehr als 100. Das darf einen aber auch nicht entmutigen. Also es kommt immer ein bisschen auf den Content an, kommt immer darauf an, wie viel Mühe man sich gibt, auf Social-Media-Plattformen aktiv zu sein und das auch so ein bisschen rumzubringen und zu sagen, hier, da ist was, guckt doch mal, hört doch mal, schaut doch mal. Und wie viele nerdige Freunde man hat. Ja, und wie aktiv man irgendwo halt auch irgendwie in diesen Social Media Sachen sind von mit Freunden, die man vielleicht gar nicht kennt, aber die einen folgen oder die einen adden, frienden, was auch immer gut finden und ja, es gibt da ja so 1000 verschiedene Buttons. und zu guter Letzt, was meiner Meinung nach einer der wichtigsten Schritte ist, wenn man das Ganze schon gemacht hat und man hat seinen Feed generiert, man hat seinen Blog generiert, man hat seine Audioaufnahme gemacht, man hat die hochgeladen und so, dann sollte man dringend drüber nachdenken, dass man bei iTunes in die Podcast-Region hineinschwubbelt. Kann bis zu 14 Tage dauern, bis so ein Feed da geprüft und zugelassen ist. In der Regel geht es schneller, aber bevor man halt wirklich seine Sachen rausjagt, bitte, bitte unbedingt auch sowas machen und bei iTunes den Podcast reinstellen. Das ist so eigentlich der Ort, wo ein Podcast meiner Meinung nach hingehört. Und ja, von dort aus verbreitet er sich dann halt auch auf alle Bereiche. Und wenn man dann ein bisschen Glück hat, ein bisschen Erfolg hat, ein bisschen gut ist, dann sieht das auch der eine oder andere und irgendwann kommt man dann vielleicht auch auf die Empfehlungsseiten der Podcasts, was das Ganze sehr, sehr angenehm macht. Also gerade wenn man neue Folgen dann raushaut, hat man dann schon die oft das Glück, dass man dann in diesem neu und beachtenswert auftaucht. Und das ist eigentlich auch schön, eine schöne Werbung. Der ein oder andere schaut sich dann immer mal um. Und wenn er was sieht, was ihn vielleicht ansatzweise interessiert, dann klickt er sich den Podcast auch. Abonniert ihn vielleicht nicht gleich, aber hört ihn sich zumindest mal an. Und dann kann man mit seinem Content eben und mit seiner Aufnahmequalität dann eben überzeugen. Und mit seiner absolut hervorragenden Stimme. In unserem Fall, genau. Ja. Aber das ist tatsächlich so, iTunes ist mit so der prominenteste Verbreitungsweg, den man für Podcasts sozusagen hat. Ich muss immer noch über die Stimmen lachen, vor allen Dingen über meine. Ja. Ich bin mal bei irgendeinem Podcast als Gast eingeladen gewesen und da hat man sich sehr, sehr nicht nur über meine Rhetorik, sondern auch über meine Stimme an sich aufgeregt, fand ich sehr lustig. Über deine Stimme aufgeregt? Warum das denn? Ja, weil die nicht angenehm zu hören sei. Ah. Kann auch an dem Mikrofon damals gelegen haben. Hast du weiß ich nicht. Steuert? So ein bisschen. Bisschen. Nein, ich untersteuere so gut wie nie. So, ja, also man darf sich da nicht entmutigen lassen. Das ist genauso wie wenn man Videos auf YouTube raushaut. Man wird immer Kritik ernten. Das ist nun mal so im Web. Man wird in den Kommentaren gut getrollt. Das passiert einfach und damit muss man auch leben können. Und man sollte die Trolle, die sowieso gegen alles und jeden sind, nicht unbedingt Das darf man nicht so ernst nehmen und nicht so an sich ranlassen, finde ich. Da spricht der Leidgeprüfte. Du hattest ja auch am Anfang, ne? Böse Trollattacken gehabt, gell? Ja, und das, obwohl ich noch nicht mal Content auf meiner Seite hatte. Das fand ich sehr, sehr amüsant. Also das ist wirklich lustig. Also wenn man schon ein bisschen irgendwo in der Social-Media-Ecke irgendwie unterwegs ist, Social Networking ein bisschen betreibt und der eine oder andere kennt einen, dann ist man dem einen oder anderen auch schon nicht so grün. Das ist immer so, man kann nicht nur Freunde haben, die Welt ist nun mal nicht rosa und puschelig-wolkig, sondern es gibt auch schon mal graue Wolken und dann ist der eine oder andere Hater und Neider da, der möchte dann gerne dissen. Also ich kann auch nur davon abraten, mittlerweile so aus Erfahrung heraus, einen Podcast so eine Probefolge zu machen, die online zu stellen und in dieser Probefolge zu erklären, ich teste mal meinen Feed, hier kommt demnächst mehr Content, dies und jenes, bla bla bla, das ist noch keine richtige Folge, die in iTunes reinzuschmeißen, kann echt nach hinten losgehen. Oder gleich die Leute anzupöbeln. Ja, ihr Hater, bloß nichts schreiben, weil das ist ja nur ein Test und wenn ihr das schreibt, dann habt ihr es nicht gerafft. Das ist eigentlich so der sicherste Weg, um genau solche Trolle anzulocken. Ja. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Don't feed the troll. Don't feed the trolls. Wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Fragen habt, könnt ihr euch natürlich gerne in unseren Kommentaren verewigen. Oder uns E-Mails schreiben. An welche Mail? An welche Mail? An alle, die ich in der letzten Folge genannt habe. habe. Ich habe sie alle aufgeschaltet. Hast du sie noch im Kopf? Fragen@pressrecord.de, Kommentare@pressrecord.de. Da kann man dann eben entsprechend hinschreiben, wenn man das möchte. Genau, man kann uns twittern, man kann uns folgen, man kann uns auch bei iTunes Rezensionen hinterlassen. Und Audiokommentare, wie schon mal gesagt, Hashtag Press Records und alles wird gut. Wir nehmen es dann auch mit in eine Folge mal und beantworten Fragen. Genau. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Oder so. Macht's gut. Baba.